Thank you. schwarzen, dunkels, gräuliche Schatten. Nun schwanden vor dem heiligen Strahle des schwarzen, dunkels, gräuliche Schatten. Der erste Tag entstand, der erste Tag entstand. Verwirrung weicht und Ordnung und Ordnung keimt empor. Verwirrung weicht und Ordnung keimt empor und Ordnung keimt empor. Erstarrt entflieht der hellen Geisterschar in des Abgrunds Tiefen hinab zur ewigen Nacht. In des Abgrunds Tiefen hinab zur ewigen Nacht. Zur ewigen Nacht, zur ewigen Nacht. Das Firmament und teilte die Wasser, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die über dem Firmament waren. Und es ward so. Brausend heftige Stürme. Wie Spreu vor dem Winde, so flogen die Wolken. Die Luft durchnitten feurige Blitze. Schrecklich rallten die Donner umher. Die Fluten stieg auf sein Geheiß, die wogende Schauer. Der leichte flockige trockene Land, Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer, und Gott sah, dass es gut war. Waldgedient, du

Den dritten Tag, Gott preisend und sprechend. Stimmt an die Seite, ergreift die Leiter. Sein diese für Zeichen und für Zeiten und für Tage und für Jahre. Er machte die Sterne gleichfalls. Thank you. Sonne strahlend an. Ein Riese stolz und froh zu rennen seine Bahn. Ausgedehnten Himmelsraum ziert ohne Zahl der hellen Sterne Gold. Und die Söhne Gottes verkündigten den vierten Tag mit himmlischem Gesang. Seine Macht ausrufen, also Thank you.